Enjoy vom NDR. Euer Tag, eure Infos. Um 22 Uhr mit Kevin Bieler. Nach dem tödlichen Schuss auf einen Jugendlichen sind in mehreren französischen Großstädten tausende Menschen gegen Polizeigewalt auf die Straße gegangen. In Paris ist eine verbotene Kundgebung bislang friedlich verlaufen. Aus der Nachrichtenredaktion Marei Beermann. Die Polizei hatte die Kundgebung wegen des so wörtlich spannungsgeladenen Umfelds verboten. Zu den sogenannten Bürgermärschen hatten knapp 100 linksgerichtete Organisationen, Gewerkschaften und Parteien aufgerufen. Die Behörden untersagten auch eine Demonstration in der Stadt Lille im Norden des Landes. In Marseille erlaubte die Polizei hingegen einen Protestzug, allerdings mit geänderter Route. Große Demos gab es auch in Straßburg und Nantes. Der Fall des 17-jährigen Nael hatte vor knapp 2 Wochen landesweit Unruhen ausgelöst. 6 Nächte in Folge hatte es schwere Krawalle gegeben. Mehrere NATO-Staaten lehnen die Lieferung von Streumunition durch die USA an die Ukraine ab. Zuletzt haben sich die Regierungen in Großbritannien und Spanien entsprechend geäußert. Auch von deutschen Außenpolitikern gab es zurückhaltende Äußerungen. Die USA hatten angekündigt, die Ukraine mit Streumunition zu versorgen, die auch von Russland im Angriffskrieg eingesetzt wird. Weltweit haben mehr als 100 Staaten Streumunition mit einem internationalen Abkommen geächtet. Dem sind die USA, die Ukraine und Russland aber nicht beigetreten. Etwa 200.000 Menschen tanzen bei der Techno-Party Wave the Planet derzeit durch Berlin. Die Veranstaltung gilt als Nachfolgerin der Love Parade. Weil das Sanitärkonzept lange unklar war, haben Polizei und Feuerwehr den Wave erst kurz vor dem Start genehmigt. Unsere Reporterin in Berlin, Helena Dehler, berichtet, dass es bei der Parade zwar auch um politische Botschaften, aber in erster Linie um Musik geht. Auf vielen der sogenannten Floats standen auch schon politische Botschaften auf Bannern, die sich rund um die Technokultur drehen, und offiziell ging es den Veranstaltern darum, die elektronische Tanzmusikkultur zu erhalten und Techno als Weltkulturerbe anerkennen zu lassen. Einige haben aber auch gesagt, so eine Veranstaltung, bei der viele Menschen zusammenkommen, um friedlich zusammen zu feiern, sei sowieso auch eine politische Botschaft an sich. Englands Nachwuchsfußballer haben die U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien gewonnen. Die Engländer gewannen das Finale gegen Spanien mit 1:0. Für England ist es der erste Titel seit 39 Jahren. Deutschland war bei der EM schon in der Vorrunde ausgeschieden. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Deutschland, nachts meist wolkenlos, im Westen teils wolkig und vereinzelt Gewitter. 20 Grad im Ruhrgebiet, 16 Grad in Berlin bis 10 Grad in Vorpommern. Morgen in der Westhälfte schwül und teils gewittrig, im Osten länger sonnig. 22 Grad auf Langeoog, 27 Grad am Stettiner Haff bis 37 Grad am Oberrhein. Und die weiteren Aussichten am Montag meist heiter, teils Gewitter möglich, Höchstwerte 20 bis 35 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Verkehrsservice. Die A7 Kassel Richtung Hannover ist zwischen Northeim Nord und Seesen wegen Bauarbeiten bis morgen 14 Uhr gesperrt. Hier ist eine Umleitung eingerichtet. Und die Zeit, es ist 22.03 Uhr. Enjoy! This is Enjoy. Der beste Abend der Woche. Suffocate in the empty space, but I kinda like it. Thought I miss your voice, that you kill my joy, but I'm still surviving. Used to be an insomniac. Funny how feelings can change so fast. Tomorrow I'll forget all the dreams we had. I'll wake up on my back. I'll be saying, stained sheets, what you really hiding? Ooh, all the pillow games, all the nights you play, did you find it tiring? Used to be in this song. tight, my eyes, I'm losing no sleep over your touch, your love. I'm losing no sleep over, I'm losing no sleep over, I'm losing no sleep over you. Lieblingsmusik bei Enjoy. Apache 207. Du hörst mich vorbeifahren an deinem Haus. Und du wagst es, blickst aus dem Fenster heraus. Was ein Fehler, Baby, weißt du, was du da machst? Ja, du willst es, doch ich bin nicht, was du brauchst. Deine Eltern schlafen schon. Aber juckt mich, ich bin nicht ihr Schwiegersohn. Und wie es der Zufall will, schaltet die Ampel dann auf Rot. Und das auch noch direkt vor deinem Balkon. Solltest du jetzt kommen, ist das nicht mehr meine Schuld. Can I shake that thing, Miss Annabella? Shake that thing, yeah, Donna, Donna, Jordy and Rebecca. Woman, get busy. Just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy, get drunk up, percolate. Anything you want, because it's oscillating. If I don't take pity, more want to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can do you nothing, because you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want part with us. You know the car with us, them not war with us. You know the club, them want flex with us. To get next with us, them can't vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's a good girl, turn me on till I earn them on. Let's get it on, let's get it on till I earn them on. Girl, it's a good, just turn me on. Girl, don't sweat it, don't get agitated. Girl, go and rotate, cause anything you want, you know you must get it. Come in my mansion, don't ease the tension. Girl, run the program, just go and fit it. Yo, have a good time, girl, free up on your mind. Cause nobody care, this your man, won't let it. Cause you are the number one, girl, wave your hand, make them see the wedding band. Yo, sexy ladies want part with us. You know the car with us, them not war with us. You know the club, them want flex with us. To get next to us, them not vex with us.

you got the news that I got real, real love for you. I'm sunny, haven't you? And the world looks better with you. You got me dance to the rhythm, groove through the night. Had a way to stop it off for so long. But you got the news that I got real, real love, real, real love for you. Tell me the trip to the news that I got real, real love. That I got real, real love, real, real love for you. I got real, real love, real, real love for you. Enjoy. I feel like falling in love. Fuck something up. Tonight I'm fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. Have you ever had fun like this? We gon' fuck up the night. Clean it up. Enjoy. Der beste Abend der Woche. You know sometimes I'm caught up in my head. I'm trying to make the best of the lows and the highs. But it's hard sometimes when you're scared to take a step. You're fighting with the waves, so afraid of the tide. Gotta let it go. calm me down. Oh, when I'm lonely and when I come undone, remember what you told me, life's like a waterfall. I know the only way to get along is going with the flow, cause life's like a waterfall. Oh, oh. I know the only way to get along is going with the flow, cause life's like a waterfall. I know sometimes this life can break your heart. When something's fall apart, there's no good in goodbye. But the darkest night won't always be that dark. Tears are gonna fall, tears are gonna dry. Gotta let it go. Disco-Partisane, Disco-Disco-Partisane. Ich bin so wie eine Sonnenbrille, bin auf Nase. Wilmersdorf ist so wie K, ich bring es auf die Karte. Ich hab keine Flagge in der Hand, doch hab ne Fahne. Fahr ne halbe Stunde nachts von West-Berlin bis Lichtenberg. Bro, bro, ich red nicht von Verarschen, doch ich liebe Dissen sehr. Schlange skippen, so wie YouTube-Ads, da sie mir Liste klärt. Und die Kusis hinterher, du Maturi ist genervt. Und der Bass, der pervers, meine Besties werden Bestien. Party, erste Sahne, feiern wie die allerletzten. Eine Fetzen, eine Fott, sagt, ich bin ein geiler Bock. Wie beim Münzwurf zweimal schnipsen und ich kriege einmal Kopf. Disco, Disco, Disco, Disco, Partisane. Auf der Liste steht mein Name, muss nicht zahlen. Disco, diskutiere, denn die schließen hier den Laden. Doch das kommt nicht in Frage. Disco, Disco, Partisane. Disco, Partisane, Disco, Disco, Partisane. Ich bin so wie eine Sonnenbrille, bin auf Nase. Wilmersdorf ist so wie K, ich bring es auf die Karte. Ich hab keine Flagge in der Hand, doch hab ne Fahne. Glitzersteine auf meinem Shirt, weil ich Etardi trage. Klitzekleine, hellbraune Kristalle in der Mate. Bullen kommen in den Park und schicken uns vom Rasen. Doch auf was die sagen, Disco, Disco, Partisane. Disco, Disco, Disco, Disco, Partisane. Auf der Liste steht mein Name, muss nicht zahlen. Disco, diskutiere, denn die schließen hier den Laden. Doch das kommt nicht in Frage. Disco, Disco, Partisane. Disco, Disco, Disco, Disco, Partisane. Auf der Liste steht mein Name, muss nicht zahlen. Disco, diskutiere, denn die schließen hier den Laden. Doch das kommt nicht in Frage. Disco, Disco, Partisane. You might not.

look and then you'll see that love is gonna find you finally, finally, finally, finally, finally. That love is gonna find you finally. It's like a weight on my chest, all the regrets, they're starting to float away. You took one hell of a mess and made it make sense. I guess something's worth the wait, yeah. 'Cause I found somewhere safe in your arms, far away from the world that I used to know. 'Cause the deeper we dive, the more it's do or die. Where'd you come from? Heaven knows. 'Cause I found love on it finally. Never thought it was meant for me. But once you stop looking, then you'll see that love is gonna find you finally, finally, finally, finally. Eure Lieblingsmusik. Linkin Park. Enjoy the music. Just a scar somewhere down inside of me. Something I cannot repair. Even though it will always be, I pretend. Zeiten. Freunde treffen. Einfach der beste Abend der Woche. Enjoy. Enjoy. Ihre Liebe ist wie Cider. Sie schmeckt so gut, doch macht mich nicht mehr wirklich high. Wenn du weißt. Aber ich mach immer weiter. Sie ist so kalt, ich rutsche auch so wie auf Eis. Und ich bleib bei. Ihre Liebe ist wie Cider. Sie schmeckt so gut, doch macht mich nicht mehr wirklich high. Wenn du weißt. Aber ich mach immer weiter. Sie ist so kalt, ich rutsche auch so wie auf Eis. Und ich bleib bei. Und was wir haben, versteht keiner. Erklären macht mich heiser. Pegel wird gesteigert, die Entfernung, sie wird kleiner. Unsere Liebe ist nicht gut, aber irgendwie passt die. Wir leben nicht normal, Baby, nein, wir kommen assi. Und wir treffen keinen Takt, unsere Liebe ist kompakt. Ein Tag ist gut, aber danach hau ich ab. Und ich will dich vergleichen, Dicker, aber ich find keinen. Und ich glaub, ich bleib stark, aber dann kommt der Wein. Ein paar Schlücke vom Wein und der Weg ist nicht weit. Ich weiß, er macht ihn leichter. Sie ist nicht gerne allein. Das ist das, was wir teilen. Ja, ich weiß, sie ist nicht einfach. Ihre Liebe ist wie Cider. Sie schmeckt so gut, doch macht mich nicht mehr wirklich high. Wenn du weißt. Aber ich mach immer weiter. Sie ist so kalt, ich rutsche auch so wie auf Eis. Und ich bleib bei. Hey, ich bin ein bisschen weit in der Nacht. Aber dafür hab ich Zeit mitgebracht. Ja, an sie hab ich am meisten gedacht. Schöne Menschen und sie hat sie alle neidisch gemacht. Doch in ihrem Blick ist mehr Eis als in meinem Glas. Gibt es was, was ich nicht weiß? Ich war immer da. Gibt es was, was ich nicht weiß? Ja, dann sag es mir, ich war ein Arsch zu dir. Doch heute darf ich hier bleiben. Ein paar Schlücke vom Wein und der Weg ist nicht weit. Ich weiß, er macht ihn leichter. Sie ist nicht gerne allein. Das ist das, was wir teilen. Ja, ich weiß, sie ist nicht einfach. Liebe ist wie Cider. Sie schmeckt so gut, doch macht mich nicht mehr wirklich high. Wenn du weißt. Aber ich mach immer weiter. Sie ist so kalt, ich rutsche auch so wie auf Eis. Und ich bleib bei. Ihre Liebe ist wie Cider. Sie schmeckt so gut, doch macht mich nicht mehr wirklich high. Wenn du weißt. Aber ich mach immer weiter. So kalt, ich rutsche auch so wie auf Eis. Und ich bleib bei. Ihre Liebe ist wie Cider. Sie schmeckt so gut, doch macht dich nicht mehr wirklich heil. Wenn du weißt, aber ich mach immer weiter. Enjoy the music. Enjoy. My feelings for you have Miley Cyrus, Jaded. I'm sorry that you're jaded. Wir lieben neue Musik. Enjoy the music. I don't wanna go and talk too long. Know it was wrong, but never said I'm sorry. Der Woche. Makes me wanna dance. Das früheste Party Warm-up des Nordens. Enjoy the music. Show me you can calm down, calm down.